Nationalsozialismus, da will ich jetzt gleich so ins Thema reinspringen, ohne weitere großartige methodische Vorbemerkungen. Also der Nationalsozialismus steht ja für das schrecklichste und entsetzlichste Verbrechen, das sich die Menschheit in ihrer Geschichte geleistet hat. Und ja, ich möchte sagen, dieser Frage von dem, also der Moshe Postone hat es auf den Blick, auf die Frage gebracht, was brach da durch? Also, dass dass gesellschaftliche Verhältnisse möglich wurden, in denen also sozusagen ein ganzes Volk sich zu einer mörderischen Gemeinschaft zusammenschweißte und dabei 6 Millionen Juden ermordete und die gesamte Welt mit einem, also mit dem bisher entsetzlichsten Krieg überzog. Also was steht da dahinter? Wofür steht das? Was sagt das über die gesamte Geschichte, die gesamte moderne Geschichte, also über den Kapitalismus? In was für einem Verhältnis steht das zu dieser Gesellschaft, zu dem Kapitalismus? Was ist kapitalistisch am Nationalsozialismus? Was hat Nationalsozialismus mit Deutschland und was hat Nationalsozialismus mit Nation beziehungsweise mit Nationalismus zu tun? Das sind also die zentralen Fragen, die sich stellen. Und ich werde es dann teilweise dann am Ende, ich komme dann also wie gesagt, am Ende dann drauf zurück, auch an der Symbolik auch deutlich machen, also sagen die entsetzlichsten und schockierendsten Symbole des Nationalsozialismus sind ja einerseits also dieses sogenannte Hakenkreuz, zu dem also der Hitler selbst gesagt hat, dass es für die deutsche Arbeit steht, die immer antisemitisch war und immer antisemitisch sein wird. Was steht hinter diesem krassen Zitat? Und ja, dann das zweite Symbol, also was also unmittelbar verschmolzen ist mit dem Nationalsozialismus, ist also dieser Totenkopf, dieser sogenannten SS-Totenkopfstandarten, die also die Aufsicht an den Konzentrationslagern und Vernichtungslagern innehatten. Also diese Symbolik des Totenkopfes, die also soll eine zentrale Rolle spielen. Und ja, wenn, und das wird im Großen und Ganzen von mir dann auch die These sein, also der Kapitalismus, also ich sage lieber exakter die kapitalistische Produktionsweise, einer marxischen Terminologie orientiert, also wenn diese kapitalistische Produktionsweise also zu diesem Menschheitsverbrechen, zu dieser Gesellschaft geworden ist, die auf blanken Massenmord basierte, sagt das etwas über diese gesamte Gesellschaft, über die gesamte kapitalistische Produktionsweise aus. Und eine Kritik an, also jegliche Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise muss nach diesem Menschheitsverbrechen, muss nach Auschwitz eine sein, die diesen Umschlag in die absolute Vernichtung zum zentralen Gegenstand hat. Also wie über Kapitalismus lässt sich nicht mehr reden, ohne auf dieses entsetzlichste Verbrechen den Blickpunkt zu werfen. Also kritische Theorie, kritische Gesellschaftstheorie als eine, die das Bestreben hat, also allen Menschen auf der Welt Glück und Freiheit zu bringen, ist also nach Auschwitz als eine zu begreifen, die dieses Ereignis, dieses geschichtliche Schreckensereignis sozusagen nicht erklären kann, weil zu erklären ist es meines Erachtens nicht, aber die darauf ganz zentral immer und immer wieder zu reflektieren hat. Also über Kapitalismus lässt sich nicht mehr reden, ohne über Nationalsozialismus zu reden. Und genau das gilt auch andersrum. Also über Nationalsozialismus lässt sich nicht reden, ohne über Kapitalismus zu reden. Das ist die grob anfangs schon zusammengefasste These, die ich entfalten werde. Und ja, die wir dann ja in der Diskussion dann ja auch ja, zusammen halt prüfen können, ja, wie es überzeugend gelungen ist, das auch so darzustellen. Ich begreife die kapitalistische Produktionsweise das noch vorab gesagt, prinzipiell als eine in sich widersprüchliche Gesellschaft, deren also die in sich zerrissen ist, was sich zentral und durchschlagend äußert daran, dass sie eine Krisengesellschaft ist, also in allen ihren Epochen, in denen sie sich geschichtlich entfaltete, immer wieder gesellschaftliche Krisen erzeugte, die also verbunden waren einerseits mit massenhafter Armut und Arbeitslosigkeit, und die aber andererseits also immer auch eine Krise des Kapitals selbst auch war. Also dass Menschen verhungern, ist an sich noch kein Problem für den Kapitalismus, aber ein Problem für den Kapitalismus ist allerdings, wenn das Kapital selber sich nicht mehr verwerten kann. Und das ist ja auch genau das, was uns in der aktuellen, jetzt gerade laufenden Wirtschafts- und Finanzkrise ins Auge schlägt, also dass das Kapital selber an seine Grenzen gerät und sich nicht mehr verwerten kann. In dem Sinne ist von Krise zu sprechen. Also ich möchte den Nationalsozialismus als eine Gesellschaft, eine Form von Vergesellschaftung begreifen, die ganz, die wesentlich über diese Krisendynamik der kapitalistischen Produktionsweise zu begreifen ist, also die sich durch diese Krisengeschichte, die der Kapitalismus durchlaufen hat, sich entfalten musste und die letztendlich also auch immer wieder sozusagen als Möglichkeit in dieser Form von Gesellschaft angelegt ist und der Ausweg aus dieser Krisengeschichte, die also im Nationalsozialismus zur Vernichtung, zur Massenvernichtung, zum Massenmord geführt hat, lässt sich also meines Erachtens nur durchbrechen, indem man aus diesem kapitalistischen Zwangszusammenhang als solchem aussteigt und diese Form von Vergesellschaftung also als solche erledigt. Also ein anderer Ausweg erscheint mir dann nicht. Gut, soweit, so gut oder auch so schlecht. Ich möchte jetzt also anfangs, um mich dem Nationalsozialismus anzunähern, das wäre das Ganze geschichtlich aufbauen, also mich zunächst dem sozusagen der ersten durchgesetzten Form kapitalistischer Produktionsweise zuwenden, und zwar also dem Kapitalismus, wie Karl Marx ihn in seinen drei Bänden des Kapitals beschrieben hat, also dem sogenannten liberalen Kapitalismus oder Privatkapitalismus, der also als die historisch erste Form voll durchgesetzter kapitalistischer Produktionsweise zu begreifen ist, und möchte möglichst knapp, mal sehen, ob ich das hinkriege, skizzieren, mit was für einer Gesellschaft wir es also ab dem Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in die Mitte oder fast ans Ende des 19. Jahrhunderts hinein, also die da anhielt so lange. Diese kapitalistische Produktionsweise, wie Marx im Kapital beschrieb, ist also sozusagen ganz knapp auf ganz grundlegender Ebene erstmal zu verstehen als eine Warengesellschaft, die also in ihrem Wesensprinzip darauf beruht, dass Produkte nicht einfach so um ihrer selbst willen hergestellt werden, um halt von Menschen verbraucht zu werden, sondern eine, die ihre Produkte herstellt, um sie zu tauschen, also wobei der Prozess, der zur Herstellung dieser Produkte dient, also die Arbeit, die menschliche Arbeit, nach Marx also der Stoffwechselprozess des Menschen mit der Natur, von dem wird also im Vollzug dieser privatkapitalistischen Gesellschaft real abgesehen, real abstraktifiziert, so sagt es der marxistische Theoretiker Sohn Redl. Also von der Arbeit, die ein Produkt erzeugen soll, wird im Tausch abgesehen, und zwar real im Handeln. Also man setzt die Produkte als einander gleiche im Tausch. Also sie interessieren dann nur nach ihrer Nützlichkeit, nach ihrem Gebrauchswert hin für den jeweiligen Benutzer oder die jeweilige Benutzerin, aber im Tausch werden sie halt so als gleiche behandelt, also nach so einem Redl eine gesellschaftliche Fiktion, die sich da durchsetzt, nämlich dass sie irgendetwas an ihnen gleich ist, also nämlich der sogenannte Wert, der also ausdrückt, wie viel gesellschaftliche notwendige Arbeit für das einzelne Produkt verausgabt wurde. Also was mit den Produkten passiert, wenn sie Waren werden, also Werte dann, Gegenstände mit Wert sind, ist also, dass von ihrem Gebrauchswert und von der Arbeit, die sie hergestellt hat, dass da abgesehen wird und dass sie nur also als solche ein gesellschaftliches Verhältnis ausdrücken, eben nämlich den Wert. Und es wird also in diesem Prozess werden die einzelnen Produkte, die Waren einander identisch gesetzt als Werte, also als Waren gelten sie dann als gleiche. Und das betrifft letztendlich auch die Menschen, die diesen Prozess also vollziehen, also die jeweiligen Leute, die Waren miteinander austauschen. Also die haben sich dann sozusagen als freie und gleiche Rechtssubjekte, stehen die also in diesem freien und gleichen Verhältnis zueinander, dass sie sich also begegnen, nur und nichts als sonst, als Tauschende von Waren. Das ist also erstmal so der ganz wichtige Grundansatz des privaten Kapitalismus. Und das Verhältnis, was sich daraus entwickelt, ist also das sogenannte Kapitalverhältnis. Also nicht umsonst nennt sich das Ganze kapitalistische Produktionsweise, also das Bestimmende an dieser kapitalistischen Produktionsweise. Das, wozu also dieser Wert wird, ist also das Kapital, also der sich auf sich selbst beziehende Wert, das ist das unentwegte Verwerten. Also dass Produktion deswegen in die Wege geleitet wird, damit sich das Ganze verwertet, damit derjenige, der etwas unternimmt, dass er Unternehmer bzw. Kapitalist am Ende mehr als er reingesteckt hat, also was bei Marx dann unter dem Begriff des sogenannten Mehrwerts läuft. Und das ist also dieses Kapitalverhältnis. Und Kapital ist nun nichts, also es wird ja in der Diskussion häufig falsch dargestellt, also als Kapital gelten bestimmte Leute, so das böse Kapital beispielsweise, so irgendwelche Aussauger und Blutsauger oder ähnliches, oder eben auch in anderer Form, dass als Kapital irgendwie das Geld gilt, was ich auf der Bank liegen habe, so irgendwie mein Kapital, das auf irgendwie eigenartige, komische, dubiose Weise für mich arbeiten soll oder so und dann irgendwie auf noch komischere Weise immer mehr wird, weil es auf der Bank eben anwächst. Und also das sind also so verkürzte Vorstellungen, die es also vom Kapital eben gibt. Und ich begreife Kapital also in Absetzung dazu eben also tatsächlich als ein gesellschaftliches Verhältnis. Also eine bestimmte Art und Weise, wie Menschen sich in einer bestimmten Form von Gesellschaft, nämlich in der kapitalistischen Produktionsweise, wie die sich also zueinander verhalten. Das ist also der Dreh- und Angelpunkt. Also sie verhalten sich so, dass sie einen ihrer Arbeitskraft als Ware verausgaben und als wahre Arbeitskraft anbieten zum Verkaufen und dass auf der anderen Seite diese wahre Arbeitskraft im Verwertungsprozess des Kapitals eben angeeignet wird und dabei eben eine Verwertung passiert, sodass sich letztendlich sozusagen schon also in diesem privaten Kapitalismus wohlgemerkt zwei Gruppen einander gegenüberstehen, also auf der einen Seite die tatsächlichen Personifikationen des Kapitals, also die Kapitalisten, auf der anderen Seite sozusagen das Proletariat, die Arbeiterklasse, die also ihre Arbeitskraft verausgabt und die dabei in zunehmende Abhängigkeit kommen von diesem gesellschaftlichen Prozess, den sie selbst in die Wege leiten, dadurch also, dass sie sich eben so verhalten. Also Kapital gibt es nicht, ohne dass sich Leute eben tatsächlich kapitalistisch verhalten, nicht bewusst und nicht gezielt, also gilt also der marxische Satz, sie wissen das nicht, aber sie tun es. Also sie verhalten sich auf eine bestimmte Weise und wissen nicht, was sie damit zu Wege bringen. Und das ist also ja eine bestimmte Form von Gesellschaft, die gleichzeitig auch ein bestimmtes, die über sich selbst eine bestimmte Illusion hatte, also die also doch sehr wichtig ist. Und also es gilt so als Prinzipien der liberalen Gesellschaft so, also wie dieser liberale, die privatkapitalistische Gesellschaft sich selbst sieht, also nicht wie sie sozusagen unter einem kritisch-analytischen Standpunkt tatsächlich ist, sondern sie hat einen Blick auf sich selbst, also eine Ideologie, einen Schein, der aber gleichzeitig auch ein realer Schein ist, insofern, dass doch die große Teile oder doch die wesentlichen Teile dieser Gesellschaft das selbst auch so sehen. Und da gilt diese in ihrer Ideologie, also in ihrem Schein über sich selbst, gilt diese Gesellschaft, also diese Warentauschgesellschaft, als eine freie und gleiche. Also der Tausch ist gleich und die Leute, die das zuwege bringen, gelten also selbst als einander gleiche. Also gilt keiner mehr und keiner weniger, sondern die gelten also tatsächlich alle als gleich. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Form der Ware ist, die allgemein ist, also die gesamte Menschheit reproduziert sich ausschließlich nur dadurch, dass sie also ihre wahre Arbeitskraft verkauft oder die wahre Arbeitskraft eben auf der anderen Seite aneignet. Und dass es keine Subsistenzproduktion und derartiges gibt, also dass alle sich wirklich über diesen freien und gleichen Tausch gesellschaftlich vermitteln. Und in diesem Verhältnis gelten also dann, das hatte ich schon gesagt, ne, also alle Menschen tatsächlich als gleich und die privatkapitalistische Gesellschaft, ihre wesentlichen Akteure, die denken also über sich selbst, dass sie die Ungleichheit überwunden haben, also dass alles ein gerechtes Verhältnis ist. Und diese Gleichheit wiederum gilt nicht als natürlich, sondern, also haben das sozusagen die maßgeblichen Theoretiker, also die sich positiv auf den Kapitalismus selbst bezogen haben, also das gut fanden und theoretisch dargestellt haben, also das sind genau die, mit denen Marx sich kritisch auseinandergesetzt hat, also die Nationalökonomen, also Adam Smith, die englischen oder beziehungsweise schottischen Theoretiker, Adam Smith und David Ricardo, die haben also auch gesagt, dass es ist ein künstlich geschaffenes Verhältnis. Also die haben gesagt, es ist etwas, was sich hinter dem Rücken der Leute herstellt, also eine sogenannte Invisible Hand, die unsichtbare Hand, würde sozusagen wie so geisterhaft die gesamte Gesellschaft zur Vernunft führen. Also alle verfolgen ihr privates, individuelles Interesse, also haben sie mit einem Privatkapitalismus zu tun. Und aber gleichzeitig ist man der Auffassung, dass man damit so mit den vormodernen, ungerechten Verhältnissen und mit der Abhängigkeit des Menschen von der Natur bricht, dass man also eine vernünftige Gesellschaft aufbaut. Davon war so, von diesem Gedanken war der private Kapitalismus vollkommen durchdrungen. Also wir schaffen was ganz Neues, wir schaffen was ganz Andersartiges, wir bauen eine künstliche Welt auf und brechen mit allen vormodernen Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnissen. Und das Einzige, was für uns noch zählt, ist die Freiheit, die Gleichheit und die Vernunft, die sich also geisterhaft über die Invisible Hand also verwirklichen soll. Und das Ganze wurde gedacht sozusagen als eine potenziell zumindest globale Gesellschaft, also eine, die sich weltweit ausbreitet und die, wenn sie dann auch erstmal wirklich weltweit durchgesetzt ist, tatsächlich auch für alle Menschen Glück und Wohlstand und Vernunft und ein friedliches Zeitalter hereinbringt. Das ist ein vollkommen positives Bild, was der private Kapitalismus, also in seinen wesentlichen Theoretikern zumindest über sich selbst hatte. Und ganz zentral auch damit, das ist eigentlich der Grundgedanke des Liberalismus, also hatte das ja schon gesagt, dass das Kapital als ein Verwertungsverhältnis gilt, also als ein prozessierendes, als ein prozessierendes und automatisches Subjekt. Also das Kapital bezieht sich immer wieder nur auf sich selbst und entfaltet sich also nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und das war wiederum auch von den liberalen Theoretikern selbst gedacht als was Gutes und Positives. Also wenn sich die Gesellschaft als Subjekt automatisch und prozessierend selbst entfaltet, dann ist keine äußere Macht mehr notwendig. Da gibt es also einen Staat, haben wir zwar irgendwie auch im privaten Kapitalismus, aber der ist nur so eine Art Organ. Also die haben selber von einem Nachtwächterstaat gesprochen. Also der guckt halt so mal so ein bisschen, ob so die Grundbedingungen eingehalten werden, ob die Eigentumsverhältnisse garantiert sind. Und der garantiert also die Geltung des Geldes. Und der garantiert, dass sich die Leute nicht gegenseitig irgendwie die Birnen einkloppen. Aber grundsätzlich heißt es, im Selbstverständnis des privaten Kapitalismus, also in Gestalt der liberalen Theorie, also dass der Staat eigentlich gar nicht so richtig nötig ist. Es gibt also keine despotische und brutal eingreifende äußere Macht, sondern eben es läuft alles quasi wie von selbst. Und wenn es auch nur von selbst läuft und wenn dann jemand bösartig eingreift von außen, wenn der Staat sich nicht zu sehr aufspreizt, dann wird letztendlich alles gut. Also ist sozusagen der Blick dieser Form von Gesellschaft auf sich selbst. So, und soll es also in eurer Reihe auch und dann in meinem Vortrag letztendlich auch ganz stark um die Nation gehen. Ich möchte also jetzt noch was zur Rolle der Nation innerhalb dieser liberalen, privatkapitalistischen Gesellschaftsform sagen. Also, so wie die Produkte zu Waren gleichgesetzt werden im Tausch, das hatte ich auch vorhin mal ganz kurz erwähnt, also passiert es eben auch mit den Individuen, mit den einzelnen Menschen, die sich an dieser ganzen Angelegenheit beteiligen. Die werden setzen sich also auch, dass sie als Freie und Gleiche gelten, also als Rechtssubjekte zueinander und gelten auch als frei und gleich. Und die Nation ist dann in diesem liberalen Selbstverständnis, in diesem privatkapitalistischen Selbstverständnis genau die Einrichtung, die das sozusagen also als politische Form verwirklicht. Also wie die Waren durch den Wert miteinander gleichgesetzt werden und der Wert das herrschende ökonomische Prinzip ist, so ist auf der anderen Seite der sogenannte allgemeine Wille, der die Nation verbindet, sozusagen also das politische Prinzip. Also im Französischen, also nennt man das dann, also ich glaube, rückgehend auf den Rousseau unter anderem, der Volonté Générale, also der allgemeine Wille, der sozusagen die Menschen zusammenbringt und sagen, der aber auch wieder als was Künstliches und Geschaffenes begriffen wird. Also wir nehmen unsere Geschicke selbst in der Hand, wir brechen also mit allen vormodernen Verhältnissen, wir befreien uns aus der natürlichen Abhängigkeit, wir tauschen jetzt Waren und wir produzieren jetzt durch Arbeit und schaffen damit Reichtum und gleichzeitig finden wir uns zur Nation zusammen. Das also wird also im Liberalen dann auch als ein selbstbestimmter Zusammenhang begriffen. So, wir haben einen gemeinsamen politischen Willen und alle Nationen machen das sozusagen für sich. Also was die Französische und die Englische und die Niederländische und wie sie alle heißen, also bilden also sozusagen alle in sich Nationen, die also vergesellschaftet sind durch diesen Volonté Générale, also diesen allgemeinen Willen. Und wir bauen uns also sozusagen brechend mit allen vormodernen Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnissen sozusagen was Eigenes auf, eine eigene künstliche Welt, eine, wie so ein Rethel das wiederum sagt, ich finde den ziemlich gut, das habt ihr gleich schon gemerkt, also eine durch und durch synthetische Gesellschaft ist dieser private Kapitalismus. Und das ist durchaus erstmal nicht negativ gemeint, sondern wirklich auch als positives, revolutionäres, liberales Selbstverständnis. Das lässt sich so als sozusagen grundlegender Wesenszug des privaten bzw. liberalen Kapitalismus skizzieren. So, und das ist der Schein, ne? Also das ist die Ideologie, das ist nicht die tatsächliche Art und Weise, wie diese Gesellschaft verfasst ist, sondern das ist die Art und Weise, wie sie scheint. Und gut, da hat uns schon Nietzsche gesagt, liebe den Schein auch, ne? Also der Schein ist nicht nur was Negatives, sondern sozusagen auch also als Blick einer Gesellschaft auf sich selbst drückt es sozusagen auch so eine Art Vernunftskern aus, sage ich mal. Also es soll immerhin so sein, dass alle Menschen frei und gleich sind. Und genau mit diesem Blick trat also der Karl Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie, also in seinen als drei- oder vierbändiges Werk konzipierten Kapital, so trat er an diese Gesellschaft heran und kritisierte sie an ihren eigenen Maßstäben. Also leistet diese privatkapitalistische Gesellschaft das, was sie sich über sich selbst verspricht, und kam dabei auf zwei ganz grundlegende Momente, nämlich einerseits, diese Gesellschaft ist überhaupt nicht in sich so harmonisch, wie sie also sich selbst denkt, sondern sie ist eine zutiefst in sich widersprüchliche Gesellschaft. Also, und zwar auf ganz grundlegender Ebene erstmal, dass es einerseits Waren gibt und andererseits Geld gibt und diese Waren- und Geldmenge aber nicht zwangsläufig miteinander in Übereinstimmung steht, sondern dass dieser Zusammenhang, der kann eben auseinanderbrechen. Es kann zu viele Waren geben und zu wenig Geld oder genau andersrum. In einem Fall treten Inflations-, im anderen Fall Deflationskrisen auf und gesellschaftlicher Reproduktionsmechanismus zerbricht in sich, bricht auseinander, zumindest zeitweilig, und es entstehen Hunger, Hungersnöte, Arbeitslosigkeit, die Staaten geraten in die Krise, es gibt dann kriegerische Tendenzen, und also diese Gesellschaft ist also nicht so harmonisch, wie sie von sich selbst glaubt, und sie hat also nur, also sie stellt zwar einerseits dieses sogenannte Glücksversprechen, wie es in der kritischen Theorie heißt, auf, also dass es allen Menschen wohlständig und gut und glücklich gehen soll, aber sie leistet das nicht. Das ist die zentrale Kritik, die Marx an dem ganzen Zusammenhang formuliert. Und diese Krise, die also diese liberale Gesellschaft durchgängig auszeichnet, die sie dahingehend dann auch also zuspitzt, dass das Kapital sich selbst nicht mehr dann verwerten konnte, weist also darauf hin, dass sozusagen die Vermutung und die Hoffnung, auf die Marx setzt, das muss aufgesprengt werden. Also dieser Schein, der in der liberal-kapitalistischen, privatkapitalistischen Gesellschaft angelegt hat, der muss also erst noch verwirklicht werden. Muss also erst, also die Vernunft, die diese Gesellschaft über sich selbst behauptet, muss erst noch quasi revolutionär verwirklicht werden, nämlich indem dieser grundlegende Gegensatz, also diese Aneignung der Arbeit durch das Kapital, das muss sozusagen erst noch aufgebrochen werden, damit dann sozusagen die wahrhaft, die Gesellschaft entsteht, die wahrhaft Vernunft und Glück erzeugt. Und also die ganz zentrale Kritik, die Marx dann daran formulierte und die er den Liberalen entgegenhält, ihr behauptet zwar, ihr habt Ausbeutung und Herrschaft überwunden, aber insgeheim durch eure Ideologie hindurch wird doch sichtbar, dass das nicht stimmt. Also dass die vormodernen Verhältnisse von Ausbeutung und Herrschaft, dass die fortbestehen. Also dass eben nach wie vor, das macht er eben an der Kategorie des Mehrwerts, also den Arbeitern im Arbeitsprozess, von denen was enteignet wird, was sie selbst aber gar nicht unbedingt wissen. Dass dadurch also über diese, einerseits über diese Krisentendenz, wo immer wieder deutlich wird, wie widersprüchlich das ist, und andererseits über die Enteignung von Arbeit, dass der Arbeiter nicht sich selbst verwirklicht, sondern eben jemand anderes, wie Marx in einem früheren Text formulierte, dass darüber eben sowohl die Ausbeutung als auch die Herrschaft fortbestehen und eben auch schon die Vermutung von Marx, wenn es dieser Krisentendenz kommt, also wenn der liberale Kapitalismus eben nicht mehr so funktioniert, wie er es von sich selbst behauptet, dann wird dann eben auch der Staat in die Bresche springen und dann wird es sozusagen wieder einen despotischen und machtvollen Zugriff auf die Individuen geben. Und damit genau das nicht passiert, deswegen ist eben diese Gesellschaft revolutionär aufzusprengen. Und in dem Kontext formuliert er also seinen sogenannten, auch in einer recht frühen Schrift, den sogenannten kategorischen Imperativ, nachdem alle Verhältnisse umzuwerfen sind, in denen der Mensch ein elendes und geknechtetes Wesen ist, womit das, was den Liberalen entgegengehalten wird, die eben sagen, der Mensch ist in unserer Gesellschaft schon frei und gleich. Und der Marx sagt halt, ja, das stimmt zwar teilweise, also der Kapitalismus hat tatsächlich bestimmte vormoderne Ausbeutungs- und Unterwerfungsverhältnisse abgeschafft. Er hat also diese persönliche Abhängigkeit, die direkte Abhängigkeit, die den Feudalismus auszeichnete, die hat er also überwunden. Oder hat es ersetzt durch ein versachlichtes Prinzip, nämlich einerseits durch den Wert und andererseits durch diesen allgemeinen Willen, diesen Volonté générale. Trotzdem besteht eben Ausbeutung und Herrschaft nach wie vor fort und trotzdem ist diese Gesellschaft in sich krisenhaft und nach Marx'scher Hoffnung wird ein Aufsprengen dieser Gesellschaft dann eben zu Glück und Vernunft führen, die sich dann weltweit durchsetzt und dann haben wir dann unsere glückliche und kommunistische Gesellschaft. So, also schlicht und einfach, also im Original ist es komplizierter, aber so grundlegend läuft erstmal der Argumentationsgang. Und ja, naja gut, aus dem Blickpunkt, den wir also haben, also ich rede hier heute über Nationalsozialismus, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, falls es in Vergessenheit geraten sollte, weil ich ja jetzt über anderes gesprochen habe. Das ist nicht passiert. Ne? Also es gab, also die fortschreitende Entwicklung dieser Gesellschaft erzeugte also nicht Glück und Vernunft und Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen weltweit, sondern eben was ganz anderes. Also nämlich das schrecklichste Verbrechen der Menschheitsgeschichte und heute einen Zustand, in dem eigentlich niemand großartig noch irgendeine Art von Hoffnung hat. Und ja, genau vor dem Kontext argumentiert die kritische Theorie, also wer in die Dialektik der Aufklärung reingeguckt hat, also ins Vorwort einfach nur oder in diese Vorbemerkung zur Neuauflage, es geht also darum zu ergründen, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, was die Marx'sche Hoffnung war, warum was ganz anderes passiert, nämlich die Menschheit in einer neuen Art von Barbarei versinkt. Also das, was eigentlich passieren müsste, nämlich Durchsetzung von Freiheit und Glück, genau das passiert nicht und stattdessen also die entsetzlichst nur vorstellbare Barbarei setzt sich durch. Und das ist zu ergründen, also wie es vor dem Hintergrund dieser kapitalistischen Produktionsweise zu diesen Verbrechen kommen konnte. Und dazu nehme ich jetzt wieder die historische Argumentation auf. Ich frage mich, wozu führte die Krise des privaten Kapitalismus, also der ganz entscheidende krisenhafte Einbruch war die sogenannte die Depression der Jahre 1873 bis 1879, in Deutschland bekannt, also als der sogenannten Gründerzeit folgenden Gründerkrach. wo also massenhaft Eisenbahngesellschaften und Stahlgesellschaften und im Zuge dann auch die Banken, die das finanziert hatten, die also massenweise krachen gingen. Und also warum? Also in dieser Situation, nach Marxens Vorschlag, hätte das zur Revolution, dann zum Kommunismus führen müssen. Und das ist aber nicht passiert. Stattdessen verwandelte sich die kapitalistische Produktionsweise. Sie wurde also nicht durch ein revolutionäres Subjekt in sozialistischer oder kommunistischer Form umgestürzt, sondern der Kapitalismus wandelte sich selbst und ging über in eine neue Form von Gesellschaft, die also sich dann ab Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzte. Gemeinhin nennt man das dann Imperialismus. Ich spreche, weil mir der Begriff nicht so richtig behagt, also eher von einem organisierten Kapitalismus. Also diese Gesellschaft wandelte sich grundlegend, aber sie blieb kapitalistisch. Und also was das Wesentliche daran ist, dass also wie ich das schon gesagt hatte, ne? Also die privatkapitalistische Gesellschaft lebte selbst von einem Schein, dass sie zur Vernunft und zum Glück aller Individuen führt. Und genau das wurde zurückgenommen. Also dieser Schein, dieser darin angelegte Schein, dieses Glücksversprechen wurde also von dieser Gesellschaft selbst zurückgenommen. Und es kam dann dazu, dass diese Gesellschaft, also diese Invisible Hand, die also im Geheimen angeblich die Gesellschaft so steuern soll, dass sie eben zu Glück und Vernunft führt, diese versachlichten Verhältnisse, diese Herrschaft des abstrakten Prinzips, also des Werts, dass das selbst sich in der Ideologie, wie darüber gedacht wurde, dass es jetzt anders dargestellt wurde als noch im privaten Kapitalismus, also dass diese Vernunft- und Glücksvorstellung zurückgenommen wurde und dass die Gesellschaft sich selbst als eine natürliche und naturgemäße wahrnahm, aber dabei nichtsdestotrotz die historische Fortsetzung von Ausbeutung und Herrschaft blieb. Zentrale Prinzip dieser Gesellschaft naturalisierte sich. Also sie nahm sich nicht mehr als eine künstliche und von den Leuten selbst geschaffene Gesellschaft wahr, sondern sie nahm sich jetzt zunehmend als eine wahr, die einem irgendwie naturgemäß angelegten Prinzip entspringt. Und dieses Prinzip galt dann auch gar nicht mehr als eins, wo sich halt naturgemäß dann irgendwie, was man ja auch noch denken könnte, Glück und Wohlstand entfaltet, sondern das Ganze galt dann den Leuten, die über diese Gesellschaft selbst danach dachten, also den Ideologen dieses organisierten Kapitalismus, als eine Gesellschaft, die in sich vollkommen chaotisch und notwendig auch hierarchisch ist und wo keinerlei Vernunft und Glücksversprechen mehr drin liegt, sondern wo es eigentlich nur noch um ständigen Machtkampf und machtvolles Erzielen irgendwelcher Kompromisse galt. In dem Maße kam also speziell in Deutschland auch der Begriff der Realpolitik auf. Also es geht nicht mehr um die Durchsetzung irgendeiner Art von Vernunft und irgendeiner Art von Glückseligkeit, sondern es geht nur noch sozusagen um eine Politik der kleinen Schritte irgendwie ins Nichts und ins Nirgendwo hinein. Und keinerlei emanzipatorische Ansprüche, die wurden also von der Gesellschaft selbst zurückgenommen. Und das passiert also ganz zentral in dem Kontext, dass um diese in der privatkapitalistischen Gesellschaft angelegte Krisentendenz, dass man die also unter staatliche Regie bringen wollte und sozusagen aus systemimmanenter Sicht auch musste. Also der Staat war nicht mehr der kleine, hilflose, mehr oder minder hilflose Nachtwächterstaat, sondern der Staat wurde selbst eine zentrale gesellschaftliche Instanz, der also die Gesellschaft also einerseits planerisch, technisch, verwaltungsmäßig versuchte zu durchdringen und die gesellschaftlichen Gegensätze mit Gewalt harmonisch zu machen, mit Gewalt so zu gestalten, dass einerseits Ausbeutung und Herrschaft erhalten bleiben und andererseits diese Gesellschaft grundlegend so erhalten bleibt, wie sie ist. In dem Kontext wandelte sich auch das Verständnis von Nationen. Also erst in diesem Zusammenhang kam also überhaupt erstmal die Ideologie des Nationalismus auf. Also der Nationalismus als Ideologie ist also keine Denkweise, die von Anbeginn bei der Gründung der Nation da war, sondern Nationalismus als Ideologie entstand eben aus dieser Umwandlung vom privaten Kapitalismus in diesen imperialistischen oder organisierten Kapitalismus und war jetzt auch nicht mehr diese Idee eines Volonté General, also eines vernünftigen und freien Zusammenschlusses, also gleicher Rechtssubjekte, sondern wurde zunehmend biologisiert, naturalisiert. Es wurde das Ganze als eine natürliche Gemeinschaft gedacht, als ein Zusammenhang einerseits der Sprache, die auch wieder biologisch gedacht wurde, und andererseits der Rasse und des Blutes, also zunehmend als Volkszusammenhang, und die Einzelnen sind dann sozusagen naturnotwendig in diesen Zusammenhang von Ausbeutung und Herrschaft eingespannt. Also die Gesellschaft verliert ihren Vernunft- und Freiheitsgedanken, beziehungsweise sie werden eben so umgedeutet und umgewertet, dass wir das letztendlich also mit diesem organisierten Kapitalismus mit einer Gesellschaft zu tun haben, die naturgemäß irrational ist und die halt allenfalls, und das aber dann notwendigerweise, systematisch, technisch, bürokratisch geplant werden muss. Also ein bürokratisch organisierter Kapitalismus, der dann auch nicht mehr dieser private, liberale Privatkapitalismus ist, sondern zunehmend einer ist, indem sich das Kapital aufgrund innerer Gesetzmäßigkeiten konzentriert, also einerseits ein starkes Bankwesen sich etabliert und andererseits die einzelnen Unternehmer sich halt zu großen Konzernen, Kartellen zusammenschweißen, die dann also die Gesellschaft so sozialplanerisch und sozialtechnisch gestalten, aber ohne jeden Vernunftgedanken, also Vernunft in dem Sinne, dass es zu Glück und Freiheit aller Menschen führen soll, sondern einfach nur also ein realpolitisches Bewirtschaften eines als Naturprozess gedachten organisierten Kapitalismus, in dem Ausbeutung und Herrschaft jetzt sogar wieder zugegeben werden und als natürlich angesetzt werden. So, jetzt sage ich was zur regionalen bzw. geografischen Besonderheit. Also diese Form von Kapitalismus, die ich als erstes skizziert hatte, also dieser private Kapitalismus, da war es der Vorreiter England. Und das merkt man dann auch, also wenn man jetzt bei Marx guckt, also im Kapital, da redet also immer, also entweder von England oder redet von Schottland oder der redet von Irland, also so im weitesten Sinne das, was eben damals Großbritannien war. Und also heute ja ohne Irland, damals noch mit. Das war für Marx der Vorreiter dieser kapitalistischen Gesellschaft. Und so England, Schottland, die waren sozusagen historisch, die waren am weitesten. Also die waren die tatsächlichen Vorprescher. Und also dann hatte Marx dann in dem Zusammenhang dann auch recht, dass er seine Kritik der politischen Ökonomie, also da seine Augen fast ausschließlich immer auf England richtete, weil England eben so der Prototyp war. Also in England war die Gesellschaft am weitesten und alle anderen Länder müssen irgendwie so werden wie England und dann irgendwie kommt dann irgendwie dann möglichst bald auch der Kommunismus. So, und in diesem, von jetzt aber mit diesem Umbruch, mit diesem gesellschaftlichen Umbruch vom privaten Kapitalismus zu diesem organisierten imperialistischen Kapitalismus, da hatte man also vorher das Problem, dass es historische Nachzügler gab, also zwei ganz zentrale historische Nachzügler, nämlich einerseits also der deutsche Sprachraum, also damals ja noch kein Staat, sondern irgendwie über 40 Kleinstaaten, teilweise im Zollverein, deutschen Zollverein, im Norddeutschen Bund und so weiter, zusammengeschlossen. Das war sozusagen der eine historische Nachzügler, der den Anschluss verpasst hatte, aufgrund seiner sozusagen politischen Ungeordnetheit, also der Kleinstaaterei. Und der andere große historische Nachzügler, den Anschluss und Aufschwung hinkriegen wollte, waren also die Vereinigten Staaten von Amerika, die deswegen der Nachzügler waren, weil sie also zum Zeitpunkt des liberalen Kapitalismus noch ganz unliberal in kolonialer Abhängigkeit Englands waren, also dem Schein zum Trotz sozusagen war England immer auch Kolonialmacht. Und diese 13 waren es, glaube ich, weiß gar nicht genau, Kronkolonien, waren also in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von England und hatten sich irgendwann, also nicht irgendwann, sondern 1776 befreit und einen eigenen Staat gegründet, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese historischen Nachzügler, die versuchten also jetzt, also gerade deswegen ist sozusagen eigentlich ein reales Paradox, ne? Also gerade weil sie Nachzügler waren und diese entwickelte liberale kapitalistische Gesellschaft bei sich nicht hatten, genau das nahmen sie eben zum Ausgangspunkt, zu sagen, so, wir gestalten kapitalistische Gesellschaft jetzt ganz anders. Und das passierte also in Deutschland unter preußischer Führung mit Blut und Eisen, dieser Blut- und Eisenpolitik des, unter Führung von Bismarck und dem Kaiser Wilhelm I eben, die genau diese Voraussetzungen hatten, die der neue organisierte Kapitalismus brauchten, nämlich ein brachialer staatlicher Zugriff, den hatte man also in Deutschland sozusagen naturgemäß, also weil diese liberale Befreiung, was also England durchgemacht hat, das hatten die nicht. Und das war sozusagen eins die große Chance Englands war, nämlich dass er alles liberalisiert und alles kapitalisiert und die Menschen wie Marx es sagte, aus der Blutsurenge befreit hatten, aus diesen Zwangsverhältnissen befreit hatten. Also das wurde England jetzt zum Hemmnis, also dieses einzige Vernunfts- und Glücksversprechen wurde zum Hemmnis. Und Deutschland, das also seine ganzen vormodernen Ausbeutungs- und Herrschaftsstrukturen, dass das noch erhalten hatte, also genau das wurde sozusagen als die große Chance Deutschlands, sozusagen den Aufschwung hinzukriegen und den Anschluss hinzukriegen. Und also als sogenannte verspätete Nation, wie also der Philosoph Helmut Plessner das genannt hat, hatte Deutschland keinen Umweg nötig und konnte direkt den organisierten Kapitalismus, also konnte den Kapitalismus sozusagen gleich in seiner unvernünftigen, irrational autoritären Form übernehmen, wie er sich herausbildete. Also die ehemals vorbürgerlich autoritären Verhältnisse in Deutschland wurden also direkt in so ein bürgerlich autoritäres kapitalistisches System unter preußischer Führung umgeformt. Es kam also zu einer Rationalisierung autoritärer Strukturen. Also die autoritären Strukturen waren vorgegeben, also die kannte Deutschland seit eh und je. Und die wurden dann aber sozusagen in rational bürgerlich-kapitalistische Form gebracht. Und also damit wurde Deutschland sozusagen das Land der Gegenaufklärung und des Irrationalismus schlechthin. Und das ist also genau dieser besonderen Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland geschuldet. Also, und da hat man dann eben auch gleich ein ganz anderes Verständnis von Nation. Also gut, es gibt also in Deutschland eigentlich keinen in dem Sinne liberalen Begriff von Nation, wie man ihn aus Frankreich und England kennt, sondern in Deutschland war das eigentlich immer schon das Volk, also diese Bluts- und Sprachgemeinschaft. Und zwar eben als von vornherein nicht gedacht als Weltgemeinschaft, nicht als kosmopolitische Idee von ganz vielen Nationen, die gemeinsam was Vernünftiges irgendwie machen sollen, wenn es denn so liefe, wie es nie lief, sondern eben also genau andersrum, die naturgemäße Blutsgemeinschaft des deutschen Volkes war sozusagen dann der Akteur, der organisierten Kapitalismus zu Wege brachte. Dem kam sozusagen entgegen, dass sich die deutsche Einheit durchsetzte, also infolge der sogenannten Befreiungskriege, also dieser antinapoleonischen Aufstände, also das Liberale und Westliche nahm man eher als was Fremdes wahr. Und man begründete sich sozusagen als Gemeinschaft, als Verwertungsgemeinschaft, die also jetzt als Volk sozusagen den Weg in den Anschluss findet an die kapitalistische Produktionsweise. Und die führenden deutschen Philosophen, also sage ich jetzt mal Fichte, schrieb zwar Reden an die deutsche Nation, aber was da als Nation begriffen wird, ist eben eigentlich überhaupt nicht Nation im französischen oder englischen Sinne, sondern ist eben genau dieser Gedanke einer natürlich gewachsenen Gemeinschaft, also als absolute Gegenteil von diesem liberalen Verständnis von Nation. Und das führte halt dann dazu, dass sich in Deutschland der Kapitalismus eben dieser organisierten und autoritären Variante durchsetzte. Die gegenläufige Entwicklung dazu vollzog sich in den USA. Die hatten allerdings ein anderes Paradox, dass sie konnten auch einen organisierten, staatlich geleiteten Kapitalismus erstmal einführen. Nicht deswegen, weil sie vorher vormoderne Strukturen gehabt hätten, sondern weil sie auch in dem Sinne Nachzügler waren, dass sozusagen die alte liberale Gesellschaft bei ihnen noch gar nicht so sehr entwickelt war. Und sie erst sozusagen selbst erst am Aufbau eines eigenen Staatswesens waren und die sind da sozusagen reingekommen auf, als Nachzügler darüber, dass sie eben erst das gesamte, diesen gesamten Laden eben erst noch aufbauten. Und wobei es da sozusagen diese, schon sagen wir mal, eine aufklärerische Tendenz insofern auch gab, weil sich die USA eben, was man ja durchaus auch mal positiv formulieren kann, das erste, eigentlich das erste antikolonialistische und erste antiimperialistische Land auch waren, weil sie sich eben gerade von englischer Vorherrschaft eben befreit hatten und eben von vornherein diesen Impuls hatten und also dass sie einerseits in den USA in dem Sinn so ein reales Paradox waren. Also einerseits übernahmen sie den organisierten Kapitalismus und wurden ein durchaus imperialistisches Land, was sich so das gesamte Lateinamerika zum Hinterhof der eigenen Ausbeutung machte. Und auf der anderen Seite lebten aber diese revolutionären Ideen da, also der französischen Revolution dort nach wie vor fort, was also dieses Land sozusagen so einen inneren in so einem inneren Widerspruch sich befinden lässt. So, und diese Form von Gesellschaft, dieser organisierte Kapitalismus hatte aber auch wiederum nicht die gesellschaftliche Krise im Griff. Also der organisierte Kapitalismus ist zwar eben ein organisierter Kapitalismus, aber die Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise, also die also maßgeblich darin begründet ist, dass also einerseits so formuliert, es werden massenhaft Produkte hergestellt, die Absatz finden müssen und das klappt also nicht, also die Überproduktionskrise und andererseits eben die innere Tendenz, die also im Kapital angelegt ist und die ihren Grund darin hat, dass die, das Kapital seine Verwertung daraus bezieht, dass es also wahre Arbeitskraft verwertet, aber gleichzeitig aufgrund dieser inneren Modernisierungsprozesse bestrebt ist, diese Arbeit permanent nach Möglichkeit zu minimieren, was also zu der Tendenz führt, die Marx im Kapital dann auch schon als tendenziellen Fall der Profitrate bezeichnet hat, also das Kapital selbst immer weniger Arbeitskraft hat, sowohl absolut als auch relativ und es ist also die Gesamtmenge der Arbeitskraft, die verwertet wird, eben tendenziell sinkt und dieser grundlegende Widerspruch, also diese Gesellschaft auf einem Prinzip basiert, was sie sich gleichzeitig selbst abbaut, die trieb dann auch den organisierten Kapitalismus, der also nach der Krise 1873 bis 1879 entstanden war, trieb den also auch diese Gesellschaft wiederum in die Krise. Und das zeigte sich dann also nach dem Ersten Weltkrieg ab, und zwar also ganz, ganz zentral in der also Krise von also der sogenannten großen Weltwirtschaftskrise, die also von 20. Jahrhundert, also von 1929 bis 1933 wütete. Und also in der diese innere Dynamik, diese Krisendynamik der kapitalistischen Produktionsweise also wieder sichtbar war, wieder zum Vorschein kam und wieder virulent wurde. Und diese Form, die der Kapitalismus genommen hatte, also um so ein organisierter Kapitalismus zu werden, also in sich auch wieder aufsprengte. Also sie hatten sozusagen diese ganze Krisendynamik so quasi nur scheingemanagt oder eben nur von einem bestimmten Zwischenzustand gemeistert, also eine vorübergehende Harmonie hergestellt mittels Eingriff des Staates und zeigte sich jetzt auf höherer Ebene diese Krisentendenz und die Krisendynamik halt erneut und zwang also erneut zu gesellschaftlichen Umstürzen. Das heißt, die Frage, ob an dem Punkt dann auch nochmal sozusagen durch ein revolutionäres Subjekt Einhalt zu gebieten gewesen wäre, also im Nachfolge des Ersten Weltkriegs sah es ja so aus, also mit der Novemberrevolution in Deutschland oder der Oktoberrevolution in Russland. Aber auch das passierte eben, wie wir es heute historisch wissen, passierte eben nicht. Die kapitalistische Produktionsweise bestand also fort und führte dann, wie gesagt, 1829 bis 1833 zu einer Form von Krise, also die heftiger verlief denn je. Mich jetzt mit dem, soll jetzt nicht aufhalten in den ganzen wirtschaftlichen Geschehnissen, die damals eben eingetreten sind, will mich auf einen anderen Aspekt konzentrieren, nämlich darauf, wie, auf welche Art jetzt wieder versucht wurde, innerhalb des organisierten Kapitalismus wiederum die Krise zu managen. Also und da was zu Veränderungen des organisierten Kapitalismus es dann also in diesem Zusammenhang kam. Und da sagen, ich hatte das ja herausgestellt, sagen die beiden Vorpresserstaaten des organisierten Kapitalismus waren also einerseits die Vereinigten Staaten von Amerika und andererseits Deutschland. Und diese beiden Staaten wurden sozusagen auch mit am allerheftigsten erfasst von dieser Weltwirtschaftskrise und reagierten auf diese Krise aufgrund ihrer unterschiedlichen historischen, also aufgrund des unterschiedlichen historischen Hintergrunds, dass sie hatten eben auch ganz unterschiedlich auf diese neu hereinbrechende Krise. Also ganz kurz zu den USA. Hier war da also unter Federführung des damaligen Präsidenten Theodore Roosevelt, ging man zum Staatsinterventionismus über, also vom Hintergrund, eigentlich nicht vom Hintergrund, sondern das kam eigentlich theoretisch dann erst später, also der Roosevelt war da eher Vorreiter, noch vor der Theorie, also der keynesianistische oder keynesianische Sozialstaat eben, war sozusagen die eine Krisenlösungsvariante, bei dem diese als sozialökonomische Naturgesetze gedachten gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze versucht wurden, als durch Staatsintervention zu gestalten. Also das passierte auch wieder bar jeder Vernunft, also Vernunft in einem kritisch-emanzipatorischen Sinne, wie es die Liberalen also noch hatten, sondern also auch wiederum so, wie es den organisierten Kapitalismus auszeichnet, sozusagen rein sozialplanerisch, sozialtechnisch. Also man erhöhe die Konsumtion, man gebe den Leuten möglichst Geld und rege damit die Nachfrage an und hoffe dann, dass es zu einer zunehmenden Produktion kommt und hoffe dann darauf, dass die Krise halt damit überwunden wird, indem sozusagen die kapitalistische Verwertungsbewegung und die kapitalistische Produktion wieder angestoßen wird. Und das nannte man also den New Deal. Also in dem also diese Krisenüberwindung durchgezogen wurde, durch eben so eine, wie man das ökonomisch in der Sprache von dem Keynes nennt, also eine defizitär finanzierte staatliche Stützung der kaufkräftigen Nachfrage anvisierte. Also man gibt eben, was ich erklärt hatte, den Leuten Geld und versucht damit den Wirtschaftsprozess anzuheizen. So, damit setzt sich das fort, also dieser Grundgedanke des organisierten Kapitalismus fort, also die Gesellschaft geht als vollkommen naturalisiert und bar jeder Vernunfts- und fortschrittlichen Entwicklungstendenz, sondern eben es sind gesellschaftliche Naturgesetze, die man irgendwie managen muss. Also diese Gesetze von Produktion und Konsumption, die sind naturgegeben und man muss da irgendwie einwirken, indem man den Leuten halt irgendwie Knete in die Hand gibt, damit dann eben da ökonomisch dann was läuft. Also letztendlich auch so eine total verdinglichte, irrational-rationale Vorgehensweise, die also die gesamte Gesellschaft als irrational begreift und als Chaos, als einen anarchischen Prozess, den man aber irgendwie sozialplanerisch eben gestalten muss. Also ist also sozusagen die Politik des New Deal, die im Großen und Ganzen auch aufging und die aber eben dazu führte, dass dieser Prozess tatsächlich auch wieder in Gang kommt. Also vor dem ihrem ganz spezifischen historischen Hintergrund, der so ein Revolutionärer war, also setzte sich in den USA nicht dieser politische Irrationalismus durch, der Deutschland kennzeichnete, dazu fehlte also in diesem Land die Tradition. Was stattdessen aber passierte, war eine Fortsetzung dieser Naturalisierungs- und Rationalisierungsprozesse. Also man, in Worten des kritischen Theoretikers Friedrich Pollocks, man machte sich also in den USA in eine planwirtschaftliche Neuordnung des Kapitalismus. Und man versuchte die Überproduktionskrise eben durch eine technische Steuerung von Ökonomie und Gesellschaft zu überwinden. Das ist sozusagen der US-Ausweg aus dem organisierten Kapitalismus, oder im Prinzip ist in den USA kein Ausweg aus dem organisierten Kapitalismus, sondern es war eine Fortsetzung dieser Gesellschaft mit anderen Mitteln. Und also eben mit dem kräftigster Staatsinterventionen, kräftig Geld reinpumpen in die Leute. So, auf der anderen Seite des großen Wassers, also in Europa, also jetzt speziell in Deutschland, lief die ganze Kiste anders. Also die deutsche Krisenlösung sah anders aus. Das war dann also nicht die Ankurbelung der Nachfrage durch also Finanzspritzen an die Leute, vor allem eben an die Konsumenten, sondern in Deutschland zeichnete sich das ab, was dann im Gemeinhin als völkische Ökonomie bezeichnet werden muss. Also man versuchte gerade durch, also der Staat hatte nicht die erste Linie, die, nicht die, in erster Linie die Auf, sollte nicht in erster Linie die Aufgabe bekommen, dafür zu sorgen, dass die Konsum, dass die individuelle Konsumtion angekurbelt wird, sondern in Deutschland versuchte man dann also durch staatlichen Zugriff die Gemeinschaft herzustellen. Es kam also dann der Autarkie-Gedanke auf, der sich wieder also auf deutsche philosophische Ansätze, also ich hatte schon Fichte erwähnt, der geschlossene Handelsstaaten, andererseits Friedrich List, der also propagiert hat, dass es so eine Art nationale Volksgemeinschaft geben soll, die also in sich kapitalistisch formiert ist und die aber also ganz im Inneren ganz stark zusammengeschweißt ist, in der die Klassengegensätze stillgestellt werden durch staatliche Herrschaft und die also die Krisenüberwindung darüber hinbringt, dass sie sozusagen mit Gewalt von oben Ordnung stiftet, über den Zugriff des herrschenden Staates, die Verwertungsbewegung auf diese Weise in den Griff kriegt. Also wir haben also mit zwei gegensätzlichen, also am Ende des organisierten Kapitalismus, mit zwei gegensätzlichen Krisenlösungsstrategien zu tun. Einerseits diese staatsinterventionistische Geschichte mit New Deal und der Roosevelt in den USA und andererseits die völkische Ökonomie, die im Nationalsozialismus Wirklichkeit wurde und die also dann unter Federführung eben der Nationalsozialisten und ganz besonders eben von Hitler dann lief. So, und da sind wir jetzt also angelangt beim thematischen Hauptschwerpunkt, also beim deutschen Nationalsozialismus. Ich versuche jetzt also zu skizzieren, was die grundlegenden Wesenszüge dieser Form von Gesellschaft sind. Also was zeichnet diese völkische, diese Volksökonomie, diese völkische Version des Kapitalismus aus? Und was ganz zentral bei der ganzen Angelegenheit ist und was ein wichtiger marxistischer Theoretiker, also schon zur damaligen Zeit erkannte, das war der Hans Langerhans. Da kam er ursprünglich also von einem Ausgangspunkt her so Linkskommunist, also war Schüler des marxistischen Philosophen Karl Korsch, also so irgendwie so im Übergangsfeld von Anarchismus und Kommunismus theoretisch angesiedelt. Und der hat also Aufsätze geschrieben, im Zuchthaus wohlgemerkt, also er war von den Nazis schon in Haft gesetzt worden und hat also im Zuchthaus selbst eine Reihe von Aufsätzen geschrieben, die lange Zeit, Jahrzehnte verschollen waren und vor einigen Jahren durch glücklichen Zufall gefunden und aufgelegt wurden, im kleinen Sammelband, Staatssubjekt Kapital nennt sich dieser Sammelband. Und dieser Titel drückte also sozusagen den Kerngedanken auch schon aus dessen, was der Langerhans über den Nationalsozialismus sagt. Er sagt also, dass der alte Gegensatz, der den Kapitalismus auszeichnete, nämlich auf der einen Seite Kapital und auf der anderen Seite Arbeiterklasse und dieses gegensätzliche Verhältnis zwischen beiden. Und das wird also aufgehoben im Nationalsozialismus. Die werden zusammengeschweißt. Er spricht von einem Schutzpanzer. Kapital und Arbeit werden unter Zugriff des Staates zu einem Schutzpanzer miteinander verschmolzen. Also, und dabei entsteht genau das, was er eben Staatssubjekt Kapital nennt. Hat man vorher im nicht völkischen Kapitalismus das Kapital, wie Marx es beschrieben hat, als ein automatisches Subjekt mit dem Garantenstaat, also der Staat garantiert sozusagen die Verwertungsbewegung des Kapitals, lediglich als ein besonderes Organ, so verschweißt sich jetzt die gesamte Gesellschaft laut Langerhans zum Staatssubjekt Kapital. Der Staat ist in diesem Kontext dann nicht mehr, wie Engels beispielsweise das skizziert hat, nicht mehr der ideelle Gesamtkapitalist, also derjenige, der irgendwie der die Gesellschaft so gestaltet, dass es möglichst im Interesse der kapitalistischen Klasse ist, sondern die Arbeitskraft selbst, also die Heerscharen von Arbeitern, werden unter das Kapital mit Gewalt subsumiert und werden also dem Kapital selbst organisatorisch eingefügt. Also das Staatssubjekt Kapital schafft Organisationsformen, maßgeblich also diese sogenannte Gewerkschaft, die es ja im Nationalsozialismus auch gab, also diese DAF, DAF, Deutsche Arbeitsfront, die also die Arbeiter selbst und die Unternehmer dazu, in so einem gewaltigen, Apparat sozusagen in sich verschmolz und also und Harmonie durch eine gewaltsame Organisierung der Massen in dieser gemeinsamen Organisation herstellt. Also es wird mit Gewalt Harmonie und Ordnung geschaffen, es wird eine Volksgemeinschaft geschmiedet, die also maßgeblich eben dieses Staatssubjekt Kapital darstellt, in der die gesellschaftlichen Widersprüche mit Gewalt, mit äußerer staatlicher Gewalt eben eingedämmt werden. Und dann unter diesem zusammengeschweißten Gebilde sind dann sozusagen alle dazu aufgerufen, jetzt den Gürtel enger zu schnallen und gemeinsam anzupacken und eben nicht so kurzfristig und irgendwie nur auf ihr eigenes egoistisches Interesse zu schielen, sondern eben wir packen jetzt gemeinsam an und wir gestalten jetzt gemeinsam die Gemeinschaft, aber eben nicht mehr so, wie das im Liberalismus gedacht war, sozusagen als vernünftige Gemeinschaften, der alle ihren individuellen Willen folgen und dabei irgendwie im Ganzen was Vernünftiges rauskommen soll, sondern eben von vornherein unter diesem unter dem Leitspruch, es muss immer Ausbeutung und Herrschaft geben und wir machen das gemeinsam in einer Gemeinschaft und wir erkämpfen uns mit aller Waffengewalt unseren Platz an der Sonne und treten alles andere beiseite, was sich uns im Weg stellt. Also sowohl der Krieg nach innen und der Krieg nach außen. Also das ist sozusagen das, was der Langerhans sozusagen als zentrales Wesensmerkmal des Nationalsozialismus veranschlagt. Viele Gedanken sind davon richtig, aber das reicht nicht. Also es reicht nicht, um das Wesen des Nationalsozialismus zu bestimmen. Ich würde das jetzt weiter anhand von anderen Leuten, die was dazu gesagt haben, und versuche das dann irgendwie miteinander zu vermitteln, um am Ende herauszustellen, was Nationalsozialismus dann tatsächlich war. Also ein anderer, der aus dem Kontext zur kritischen Theorie kommt, zwar also ein Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Sozialforschung, der Friedrich Pollock. Der hat eben analysiert, wie sich der Kapitalismus im Nationalsozialismus wandelt. Und seine These ist also die vom Staatskapitalismus. Also der private Unternehmer, der private Kapitalist tritt zurück, wird an den Rand gedrängt und der Staat übernimmt alle wesentlichen Funktionen. Also der Staat organisiert und managt die Wirtschaft. Der Staat verleibt die Arbeiterklasse mit Gewalt ein, der Staat schafft autoritäre Organisationen, der Staat stiftet die Harmonie in dieser Gesellschaft, der Staat drückt die Opposition nieder, der Staat bekämpft die äußeren Feinde und also der Staat wird also sozusagen das zentrale Moment, um das sich im Nationalsozialismus alles dreht. Und ja, dann hat er sozusagen auf Marx auch rekurriert und gesagt, ja, Marx hat ja eigentlich gesagt, dass das gar nicht geht. Also Marx hat ja von einem Primat der Ökonomie gesprochen und hat gesagt, der Staat, der kann allenfalls so ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze läuft, aber der Staat kann ja eigentlich nicht die zentrale handelnde Instanz sein, also weil die Politik eben was Nachgeordnetes ist. Und da meint der Pollock dazu, dass es zwar für den liberalen privaten Kapitalismus gilt, aber eben nicht mehr für den Nationalsozialismus. Er sagt also, diese marxische Krisentheorie, die muss als widerlegt betrachtet werden. Und zwar eben vor dem Hintergrund, und das ist dann so die ganz zentrale These von Friedrich Pollock, die Ökonomie, die ökonomischen Gesetze, die Vermittlung der Gesellschaft über den Wert ist im Nationalsozialismus stillgestellt. Also es gibt in dem Sinne keine privatkapitalistische Verwertung mehr. Es gibt zwar noch den Profit, also weil es nach wie vor Kapitalisten gibt, die sich die Gewinne quasi, in den Genuss der Gewinne kommen, aber was es nicht mehr gibt, also der Profit ist nicht mehr das Ziel des Wirtschaftens, sondern das managt jetzt der Staat im Interesse der Herstellung dieser Gemeinschaft. So, dieser Ansatz hat einerseits meines Erachtens was sehr Gutes, was einmal also bei der Charakterisierung des Wesens des Nationalsozialismus grundlegend weiterbringt. Also er beschreibt tatsächlich, dass diese Herstellung, diese gewaltförmige Herstellung von Harmonie und sagen die ökonomischen Gesetze unter staatliche Herrschaft zu bringen. Das beschreibt er sehr gut und damit kennzeichnet er also ein ganz wesentliches Moment des Nationalsozialismus. Also die Ökonomie, die Interessen des Einzelnen, des Privaten, hat sich also alles dem Diktat des Staates zu unterwerfen. Allerdings, und da widerspreche ich dem Pollock jetzt und beziehe mich dabei auf einen anderen Ansatz auch, Also was er halt übersieht, ist, dass trotzdem immer noch, also zwar ist die Dynamik so in einem bestimmten Rahmen gefasst, aber sie bleibt bestehen. Also wir haben es, also meines Erachtens, also auch im Nationalsozialismus mit einer fortbestehenden kapitalistischen Dynamik zu tun, also die grundlegenden Widersprüche, die also das Kapital auszeichnen, also diese innere Tendenz zur Krise, die bleibt also auch im Nationalsozialismus noch bestehen. Und das ist also der in einem anderen theoretischen Ansatz sehr stark gemachte Angelegenheit, nämlich der Franz Neumann in seinem Buch Behemoth. Was der Titel bedeutet, erkläre ich gleich noch. Also der sagt, also der Privatkapitalismus besteht fort, da irrt er sich nun wieder, aber wo er recht hat, ist eben die kapitalistische Dynamik, diese Krisentendenz, die besteht also nach wie vor fort. Was aber den Nationalsozialismus auszeichnet, laut Neumann, und das ist, denke ich, da geht er weit auch über die Ansätze von dem Pollock hinaus, also es kommt zu einer grundsätzlichen Wandlung einerseits des Verständnisses von Nation, die also nur noch als Volk, als natürlich gewachsene Gemeinschaft des Volkes begriffen wird. Es kommt zu einem Wandel des Rechts, also das heißt, von einem Wandel des Rechts kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen, sondern es kommt zu einer regelrechten Liquidierung der Rechtsverhältnisse. Also der alte Kapitalismus kann da immer noch, also als vermittelte Gesellschaft, als eine versachlichte Gesellschaft, in der eben es keine persönliche Abhängigkeit gibt, sondern in der es eben also die Herrschaft eines abstrakten Prinzips, nämlich des Wertes und des allgemeinen Willens gibt. Ne? Das wurde also, das war verbunden mit einem Rechtsverhältnis, also dass die Leute irgendwie doch freie und gleiche Rechte hatten, so unterschiedlich die auch in jeweiligen Situationen ausgelegt wurden und so schrecklich es sich auch von Obdachlosen anfühlen muss, der das gleiche Recht hat, unter einer Brücke zu schlafen wie ein superreicher Unternehmer, aber eben doch Rechtsverhältnisse. Und das wird laut Neumann, und denke, da ist er ganz scharf und ganz, ganz nah dran an der ganzen Angelegenheit, das wird gestrichen. Also jegliche Rechtsverhältnisse werden durchkreuzt quasi. Ich mache das mal an einem biografischen Beispiel, also was ich zufällig erfahren habe, weil ich mich mit diesem Langerhans beschäftigt habe, diesem Theoretiker, also an seiner Biografie. Der ist also 1934 von der Nazi-Polizei ins Zuchthaus gesetzt worden wegen Hochverrat und so, glaube ich, 3 Jahren Haft verurteilt worden, hat die auch abgesessen und hat dort seine Hefte auch geschrieben, die kürzlich veröffentlicht wurden. Und nachdem der dann im Zuchthaus seine Haft abgesessen hatte, das war noch ein bisschen anders, der ist spontan begnadigt worden, aus nicht näher genannten Gründen von Adolf Hitler persönlich. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, einen guten Tag gehabt, eine Amnestie angeordnet und unter anderem diesen Langerhans freigelassen, neben vielen anderen politischen Gefangenen. Was passierte mit ihm? Also er wurde aus dem Zuchthaus entlassen, lief zum Gefängnistor und wurde direkt am Gefängnistor abgeholt von der geheimen Staatspolizei, also von der Gestapo, und sofort auf der Stelle ins KZ Oranienburg gebracht. Ohne irgendeinen rechtlichen Beschluss und ohne, dass da irgendjemand gesagt hätte, ihr sollt das jetzt machen. Da stand also nicht irgendwie ein Plan dahinter, sondern es lief einfach so. Also was ich damit andeuten will, die völlige Durchstreichung jeglicher Rechtsverhältnisse. Also es ist eben einfach so, einerseits sagt Hitler eben einfach, gut, es ist jetzt gut, du kannst gehen, und gleichzeitig kommt dann aber im selben Moment die Gestapo und sagt dann so, wir machen das jetzt auf diese Art und Weise, wir nehmen den jetzt in unsere Fittiche. Und das hat er auch nur sozusagen mit Ach und Krach überlebt, die ganze Angelegenheit. Also ja, dass das also ganz wesentlicher, grundlegender Charakterzug des Nationalsozialismus ist, völlige Durchstreichen jeglicher Rechtsverhältnisse. Was dabei aber nicht verschwindet, ist diese Organisierung dieser Gesellschaft als eine Versachlichte. Es wird ja bisweilen gesagt, dass der Nationalsozialismus eine Rückkehr zu vormodernen Verhältnissen sei, dass persönliche Machtverhältnisse wieder eingesetzt werden. Das hat sozusagen auch der Neumann sehr scharf herausgearbeitet, dass genau das nicht passiert, nämlich, sondern die Individuen werden also wirklich, also sozusagen werden schon als Individuen auch gesehen, also völlig vereinzelte Wesen atomisiert, also es folgt eine völlige Zertrümmerung der Gesellschaft, jeglicher, was vorher noch bestand, Klassensolidarität und ähnliches wird aufgelöst, es wird die Tendenz angeregt, dass auch sich die Familie auflöst, also ganz im Gegensatz zur NS-Ideologie, was dann praktisch gemacht wurde, zielt dann eher auf also die völlige Freisetzung des Individuums, und die werden sozusagen nur dieses durchaus nach wie vor abstrakte Prinzip, also ein ganz anderes abstraktes Prinzip, nämlich das der Volksgemeinschaft unterworfen. Also es entsteht eine, so eine totale und autoritäre Organisation, die sich sozusagen die vereinzelten Einzelnen greift und sie direkt unter die Fittiche nimmt, aber eben als nach wie vor als Einzelne und Atomisierte. Und das eben vom Hintergrund eines Verhältnisses absoluter Rechtslosigkeit und absoluter Gewalt. Und was den organisierten Kapitalismus in den Grundzügen auch schon auszeichnete, nämlich die Arbeiterklasse zu organisieren, also innerhalb des Systems zu organisieren, das treibt dann der Nationalsozialismus in brachialster Weise auf die Spitze, indem also in der deutschen Arbeitsfront die sagen alle arbeitenden Individuen dann sozusagen mit Gewalt dann in diesem Zwangszusammenhang verschmolzen werden. Also der absolute gewaltförmige Zugriff auf die Einzelnen, aber eben auf Einzelne als Vereinzelte im Interesse dieser abstrakt ihnen vorgeordneten Volksgemeinschaft. Und in dem Kontext dann noch, also was bei dem Neumann dann ganz wichtig ist noch, also er spricht in dem Sinne nicht mehr von einem Staat, und das halte ich ungeheuer plausibel. Also es gibt dann im Nationalsozialismus sogar noch einen Bruch mit dem Prinzip des Staates, weil also der Neumann sagt halt, also der Staat war im Wesentlichen eben ein Organ der kapitalistischen Gesellschaft, und aber eben was vermittelt ist, was eben auch Rechtsverhältnisse setzte und was freie und gleiche Tauschverhältnisse setzte und eben auch ein einheitliches Organ, was versuchte irgendwie zu handeln, was in dieser Gesellschaft passiert. Und der Neumann analysiert halt in seinem Buch, ist ein Behemoth, gleich komme ich zum Begriff, dass es genau das nicht mehr gibt. Also, dass es vielmehr eine Konkurrenz von verschiedenen Institutionen gibt, die sich untereinander aufs Heftigste bekämpfen und die sich eigentlich nur darin einig sind, dass sozusagen die gesamte Gesellschaft, die gesamte deutsche Gesellschaft zunächst und dann zunehmend die gesamte europäische Welt, also in ein eisernes Lager von Terror und Gewalt verwandeln und sozusagen alles darauf ausrichten, als im Zwecke der Entwicklung der deutschen Volksgemeinschaft alles möglichst nach Strich und Faden eben auszubeuten, die Rohstoffe auszubeuten, die Arbeitskräfte auszubeuten. Und also wirklich Europa und perspektivisch die Welt mit einem Netzwerk von Terror zu überziehen. Das ist also einerseits die Instanz der Partei, also der damals nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, die ihre bestimmten Interessen hatte, andererseits die Reste der ehemaligen Bürokratie, also der preußisch-deutschen Bürokratie, die daran eingespannt waren, aber die eben doch ihre eigenen Interessen immer auch noch hatten. Und die dritte Instanz, die Ökonomie, die nach wie vor fortbesteht, also die Konzerne, die in Kartellen konzentriert werden, und die vierte Instanz dann die Wehrmacht, also die zwar zusammengeschweißt sind durch den gemeinsamen Willen, die gesamte Gesellschaft in dieses Terror- und Gewaltlager zu verwandeln, aber die aber eben trotzdem absolut gegensätzlich sind und sich aneinander reiben und also im Prinzip zwischen diesen Gruppen ein permanentes Hauen und Stechen quasi. In dem Sinne sagt der Neumann, es gibt in dem Fall eigentlich gar keinen Staat mehr und eine Nation gibt es sowieso nicht im Nationalsozialismus, sondern es gibt eben diesen Gedanken des Volkes, der eben als Natur- und Abstammungsgemeinschaft bestimmt wird. Ja, und was der Neumann aber grundlegend verkennt, und da kritisiere ich ihn jetzt auch wieder sozusagen, also der stellt also heraus, die Dynamik besteht fort, nämlich ganz speziell in diesem Behemoth, was also ein Begriff ist, der, also ursprünglich kommt der Begriff Behemoth aus der Bibel und bezeichnet ein Ungeheuer, welches sozusagen die gesamte Welt verschlingt. Also, und ihr kennt ja vielleicht das klassische Werk über den bürgerlichen Staat von Thomas Hobbes, das heißt der Leviathan, das ist also ein ähnliches, auch biblisches Ungeheuer, der aber sozusagen die Personifikation dieses Volonté General, des allgemeinen Willen, der zwar mit diktatorischer Gewalt über die Einzelnen herrscht, aber gleichzeitig die Einzelnen nochmal in sich enthält und sozusagen zumindest der Theorie nach abdanken muss, wenn er diesen allgemeinen Willen nicht erfüllt. Und der Behemoth ist sozusagen das Gegenstück dazu. Also das ist der sozusagen die gesamte Gesellschaft verschlingt und die gesamte Gesellschaft in, sage ich mal, ein organisiertes Chaos verwandelt. Also man könnte sagen, ein durchgesetzter Unstaat, der, wie ich das vorhin gesagt habe, die gesamte Gesellschaft mit Terror und Gewalt überzieht und indem sich dann also in dieser absolut brutal zugespitzten Form die kapitalistische Dynamik erhält. Ich habe also jetzt sozusagen zwei Ansätze einander gegenübergestellt. Einerseits der Pollock, der eben sagt, der Staat bestimmt das und stellt die Ökonomie still. Und auf der anderen Seite eben der Neumann, der sagt, Kapitalismus besteht fort, aber eben in dieser unstaatlichen, brutalsten Terror- und Gewaltform. Und ja, gewissermaßen beide recht, würde ich sagen. Also einerseits wird tatsächlich, wie der Pollock das sagt, diese Harmonie hergestellt und mit Gewalt die Ökonomie unter die Kontrolle gebracht. Da hat also der Pollock recht. Und auf der anderen Seite sozusagen sein immanenter Gegenspieler, der Neumann, also recht, indem er also sagt, die Dynamik besteht fort und das Ganze wird aber so ein terrorisierender Unstaat, der also die einzelnen Individuen so mit Haut und Haar sich einverleibt und eine Form von Gewalt unterwirft, die nicht Mittel zum Zweck ist, also nicht Gewalt als Mittel, um Leute zu beherrschen, sondern eben Gewalt tatsächlich auch als Selbstzweck. Also das ist das Prinzip, nach dem sich die ganze Angelegenheit entwickelt. Und da hält sich die Dynamik vor, dass der Kapitalismus in Form des Nationalsozialismus ist dann sozusagen beides. Es ist so, der Nationalsozialismus ist sowohl das Fortbestehen dieser kapitalistischen Dynamik als auch der Bruch mit ihr in dieser Form, also dieses entsetzlichen Behemoth. Was aber in der ganzen Angelegenheit noch fehlt und was der Neumann eben auch grundlegend übersehen hat, ist also die Rolle der Ideologie in der ganzen Angelegenheit. Also das, und zwar ganz speziell eben der antisemitischen Vernichtungsideologie. Also das nämlich jetzt so, dass er übersieht, dass das eine Ideologie ist, dass der Antisemitismus eine Ideologie ist, die dann tatsächlich im Sinne von Pollock, und da hat der Pollock quasi recht, ne, also vermittelt über diese Ideologie des Antisemitismus, schweißen sich die einzelnen Glieder, Teile dieser Volksgemeinschaft zu so einer harmonisierenden Volksgemeinschaft zusammen. Und also die Juden wurden ja von dem NS-Theoretiker Alfred Rosenberg als die Gegenrasse bezeichnet. Also was darauf hinausläuft, sozusagen die Deutschen, die sich selbst als Schaffende begreifen, als schaffende Gemeinschaft, grenzen sich von dem gegenüberliegenden, angeblich raffenden Prinzip ab, was sie in den Juden verorten. Und sozusagen über die Kampfansage an das angebliche Gegensubjekt schmieden sie sich zur Gemeinschaft zusammen und bilden sozusagen so eine Terror- und Gewaltgemeinschaft, eine Mördergemeinschaft, die sich wesentlich darüber begründet, konstituiert, dass sie den Massenmord vollstrecken. Und genau vor dem Hintergrund formulierte, gehe ich jetzt wieder in die kritische Theorie rein, also es ist ein Aufsatz, also es sind zwei Aufsätze eigentlich von Max Horkheimer, einerseits die in dem Zusammenhang sehr erklärend sind, einerseits die Juden in Europa heißt der eine und der autoritäre Staat heißt der andere. Da wird also skizziert, was der Nationalsozialismus macht. Also ich zitiere jetzt Max Horkheimer, im Nationalsozialismus wird die Krise, die also den Kapitalismus grundsätzlich auszeichnet, hypnotisiert, also die Krise wird hypnotisiert für die Dauer des ewigen Deutschlands. Also, was ich damit sagen will, und ich sage es nochmal, die Krise wird hypnotisiert für die Dauer des ewigen Deutschlands. Also der Krisenzustand wird sozusagen in Permanenz gehalten. Also so drückt sich jetzt im Nationalsozialismus die fortbestehende kapitalistische Dynamik aus. Also die Krise wird einfach ein Dauerzustand. Und sie wird durch den permanenten Aufruf und das permanente Vollziehen des Massenmordes sozusagen exorziert, also ausgetrieben, könnte man sagen. Also es bildet sich also die tatsächlich bestehenden gesellschaftlichen Widersprüche werden dadurch real durchaus auch, zumindest vorübergehend, stillgestellt, indem man immer wieder sagt, die Gegenrasse ist schuld und die muss bekämpft werden, und man schmiedet sich zusammen im Kampf gegen diese sogenannte Gegenrasse und hält damit, also geht damit um, dass man eine permanente Krisengesellschaft ist. Also man löst die Krise nicht mehr, in dem Sinne, wie das sozusagen auf der anderen Seite des Ozeans durch den New Deal passiert ist, durch Staatsintervention, indem man den Leuten Geld gibt und dann den Konsum ankurbelt, sondern man hält die Krise, man hypnotisiert die Krise, stellt sie still und hält sie durch diesen permanenten Kampf gegen diese Gegenrasse sozusagen permanent am Laufen. Also man lebt durch die Krise. Also Krise wird zum Organisationsprinzip dieses Staates. Also ein sozusagen das permanente, und da auch wieder Neumann, das permanente organisierte Chaos, was diesen Staat auszeichnet. Aber eben ein Chaos, was sich durch Vernichtung zusammenhält. Und jetzt komme ich also zu sprechen, also ich versuche das deutlich zu machen, hatte ich das ja vorhin gebracht anhand der Symbolik des Nationalsozialismus. Also ich hatte einerseits diese SS-Totenkopf-Standarten genannt, deren Wesenszug, also nicht deren Wesenszug, sondern ich rede einfach nur von dem Symbol. Die hatten also auf ihren allen Kleidungsstücken hatten die also den Totenkopf, ne? Also die die Reduktion des Menschen quasi auf sein Knochenmaterial quasi, als könnte man so als absolute Wesensprinzip des Nationalsozialismus verstehen. Der Sozialphilosoph Adorno brachte das dann später mal auf den Punkt, Identität ist tot. Also man stellt, man formiert gesellschaftliche Identität, also die Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Volkes, dieser mörderischen Volksgemeinschaft darüber, dass man eben bestimmten anderen Menschen also in Permanenz den Tod bringt. Also sozusagen die fleischgewordene Mördergemeinschaft dieser Nationalsozialismus. Also man stellt dadurch Identität, also Gemeinschaft her, also nicht mehr wie das im liberalen Kapitalismus war, durch freien und gleichen Warentausch und abstrakte Rechtssysteme und mit dem Gedanken, irgendwie gibt es eine Vernunft, die als Invisible Hand das Ganze irgendwie für Glück und Freiheit sich zu entfalten sucht, sondern Identität wird jetzt hergestellt, also durch vollzogenen Massenmord. Und man kommt sozusagen gemeinsam in eine, was man dann später nicht mehr wahrhaben wollte, Kollektivschuld hinein. Also man ist gemeinsam für etwas verantwortlich. Und dadurch, dass alle sozusagen, alle davon wissen und alle dazugehören und alle das betreiben, kommt man sozusagen auch nicht mehr raus. Also es bildet sich das, was auch heute noch im deutschen Kontext oft die Rede ist, wenn von Deutschland die Rede ist, eine Schicksalsgemeinschaft heraus. Also man begeht gemeinsam ein Schicksal oder vollzieht ein Schicksal sozusagen in eigener Verantwortung, und dieses Schicksal ist sozusagen dieser vollzogene Massenmord und schweißt sich über das gemeinsam begangene Verbrechen zur völkischen Gemeinschaft zusammen. Und dafür steht also ganz zentral oder als Symbol dieser Totenkopf. Also man vollzieht an anderen, man bringt anderen den Tod auf barbarische Weise und stiftet dadurch Identität, also Gemeinsamkeit. Das andere nationalsozialistische Symbol, auf das ich ansprechen möchte, ist also das Hakenkreuz. Es gibt ja tatsächlich eine Rede von Adolf Hitler, der erklärt, was das Hakenkreuz bedeutet. Nämlich, ich hatte es vorhin schon kurz zitiert, das Hakenkreuz steht für die antisemitische deutsche, nein, Entschuldigung, das Hakenkreuz steht für die deutsche Arbeit, die immer antisemitisch war und die immer antisemitisch sein wird. Das ist eine komische Zusammenstellung, also von Arbeit und Antisemitismus. Und das bezieht sich also genau auf die Symbolik des Hakenkreuz, die ja ihrem Herkunft nach, als indisches Feuerrad auch, es ist sozusagen das Symbol des Schaffenden, also des immerwährenden Lebensprozesses. Eigentlich ist es ein Lebenssymbol von seiner Herkunft her. Aber eben, das ewig Fortrollende, was es ja so als Symbol auch auszeichnet. Also, und damit steht es also im Kontext des Nationalsozialismus für das Hervorbringende, für das Schaffende. Und genau als das wurde die deutsche Arbeit begriffen. Also die Deutschen bilden eine Gemeinschaft. Sie unterwerfen sich gemeinsam für diese völkische Gemeinschaft der Ausbeutung und der Herrschaft. Sie arbeiten gemeinsam, geben sozusagen alle ihre Leibes- und Körperkräfte in diese Gemeinschaft hinein. Und das versteht Hitler als deutsche Arbeit. Und das setzt er als Gegenprinzip zum angeblich nur absaugenden und schmarotzenden Prinzip des Jüdischen, was also als raffendes bezeichnet wird. In dem Sinne ist sozusagen das Wesen, der Wesenszug dieser deutschen Arbeit ist also dieses Prinzip einerseits das unentwegte Ausbeuten und Herrschen um seiner selbst willen, also die Fortsetzung von Ausbeutung und Herrschaft bis in alle Ewigkeit hinein, und das aber sozusagen immer unter Abgrenzung von denen, die angeblich dieses Prinzip durchkreuzen und die angeblich die deutsche Nation aussaugen und über die sich genau erst diese Gemeinschaft herstellt, also in Abgrenzung und in Mord nämlich. Und also dafür steht also ganz zentral diese Symbolik des Hakenkreuzes. Gut, also, und das würde ich jetzt sozusagen zusammengefasst nochmal, diese Identität ist tot und diese Symbolik des Hakenkreuzes als deutsche Arbeit, die immer antisemitisch war und immer antisemitisch sein wird, also als Wesenskern, also dieser nationalsozialistischen Gewalt- und Terrorherrschaft kennzeichnen. Ich komme jetzt zum Schluss. Und zwar, möchte ich vier Konsequenzen aus dieser ganzen Angelegenheit kurz benennen, die sich für eine kritische Gesellschaftstheorie ergeben. Und zwar, also einerseits, also erstens, eine Kritik an der Nation und eine Kritik am Nationalismus muss also vor dem Hintergrund dessen, was ich skizziert habe, immer eine besondere und immer eine spezifische sein. Also muss ich immer genau angucken, in was für eine Vergesellschaftungsform haben wir da vor uns. Also man kann nicht abstrakt einfach nur jede Nation scheiße finden, so dahingesagt. Also das kann man schon tun, aber man muss dann eben im zweiten Schritt immer dazu sagen, also dass das verharmt, dass das vor dem Hintergrund, also wenn einfach irgendwie die kenianische oder die malaysische oder die mexikanische Nation genauso scheiße sein soll wie die deutsche, also dann macht man grundsätzlich einen Fehler, weil man eben dieses spezifisch Deutsche dann nicht mehr einen Blickpunkt kriegt. Also weil man dann sozusagen diese entsetzlichste Zuspitzung, zu der diese Gesellschaft führt, zu der das Prinzip des Nationalismus führte, weil man die dann nicht im Blickpunkt hat. Also sozusagen so die erste Konsequenz kritischer Gesellschaftstheorie nach diesem Massenmord von Auschwitz. Also immer zu gucken, also diese Zuspitzung dieser ganzen Angelegenheiten in Form eben dieser deutschen Vergesellschaftung im Blickpunkt zu haben. Also dieses, die ISF hat es mal genannt, das Produktionsverhältnis des Todes. Also, dass sich Volksgemeinschaft eben darüber herrscht, dass sie eben todbringend war, und zwar als Prinzip um seiner selbst willen. Das ist ja also die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz wäre, dass das natürlich nur ein Prinzip ist. Also, sprich, es hat sich zwar in Deutschland so historisch durchgesetzt, was aber nicht heißt, dass es niemand anderes so machen könnte. Also das ist verallgemeinerbar. Also dieses spezifisch deutsche Produktionsverhältnis der Herstellung von Identität durch Tod und des Zusammenschmiedens unter dem Banner des Antisemitismus, das kann, nachdem sich in Deutschland historisch einmal durchgesetzt hat, auch von anderen Leuten übernommen werden. Und das ist die zweite wichtige Konsequenz von Auschwitz. Also es ist zwar einerseits auf das Deutsche zu gucken, erste Konsequenz, und es ist aber zweitens darauf zu gucken, dass das Deutsche verallgemeinerbar ist. Und sozusagen, nachdem die Deutschen das gemacht haben und nicht mal dafür bestraft wurden, sondern die Lehre, die die Deutschen nach 45 aus der Geschichte gezogen haben müssen, ist ja eigentlich, dass man sowas ungestraft machen darf. Also es gab ja keine Strafe, abgesehen halt, ja gut, es gab ein paar Bomben auf dem Deckel, aber man hat danach aber ein Wirtschaftswunder wieder in die Wege bringen können. Also man hat sich als große Nation auch wieder etablieren können. Also letztendlich hat man daraus ja noch eine Chance und einen Nutzen gezogen. Also man kann sowas machen, man kann sich unter dem Banner der Vernichtung zu einer Gemeinschaft zusammenschmieden, massenhaft Leute umbringen und danach noch ein Wirtschaftswunder erleben. Sowas ist möglich. Also wir leben unter dem Banner der kapitalistischen Produktionsweise in einer Welt, in der sowas geht. Und das ist, also Menschen sind lernfähig. Das kann was Gutes bedeuten, das kann auch was sehr Böses bedeuten. Und in dem Fall würde ich sagen, eher was Böses. Also man kann das als Prinzip verallgemeinern. So, und das wäre die zweite Konsequenz einer kritischen Theorie nach Auschwitz. Die dritte Konsequenz ich beschränke mich mal auf 3er und nicht auf 4er, wird sonst zu viel. Also die dritte Konsequenz wäre, dass all das, was ich eben skizziert habe, also dieser nationalsozialistische Terror- und Gewaltherrschaft, ist ein Produkt der kapitalistischen Produktionsweise. Es lässt sich historisch herleiten. Also sie ist letztendlich, also trotz des Bruchs, also der, glaube ich, in meinem Vortrag auch deutlich wurde, den ich auch immer wieder versucht habe, auch deutlich zu machen. Es gibt zwischen dem liberalen Kapitalismus und dem Nationalsozialismus also einen ganz entscheidenden Bruch, ne? Die Rücknahme der Rechtsverhältnisse, das Individuum wird jeglicher Entfaltungsmöglichkeiten beraubt, der Staat wandelt sich grundsätzlich, die Gemeinschaft wird durch Terror und Gewalt harmonisiert und nicht mehr unter einem allgemeinen Willen und in irgendeiner bürgerlichen Republik. Das sind alles grundlegende Unterschiede. Aber trotzdem ist sozusagen diese liberal-kapitalistische, privatkapitalistische Gesellschaft, die ich am Anfang meines Vortrags dargestellt wurde, aufgrund ihrer inneren Widersprüche, aufgrund dessen, dass sie eben Ausbeutung und Herrschaft letztendlich nicht überwunden hat, sondern eben nur in versachlichter Form fortgesetzt hat. Also genau deswegen ging sie eben über letztendlich in den organisierten Kapitalismus mit brachialer Krisenlösung und als dessen Zuspitzung dann eben über in den Nationalsozialismus. Und die grundlegenden Kategorien, also Kapital und Staat und eben der Nationalismus und also das Verwertungsprinzip, das Herstellen von Identität, also die haben sich zwar in ihrem Wesen zu grundlegend gewandelt und haben einen grundlegenden Bruch auch erfahren, aber trotzdem ist es eine Entwicklungstendenz. Da komme ich jetzt nochmal auf den Horkheimer zurück, in dem Aufsatz Die Juden und Europa. Also die Ordnung, die 1789 ihren Weg als fortschrittlicher antrat, führte in den Nationalsozialismus hinein. Also der Nationalsozialismus ist durch alle Brüche hindurch trotzdem eine Konsequenz der liberal-kapitalistischen Gesellschaften, basiert auf dem Boden dieser kapitalistischen Produktionsweise. Was also jetzt dritte Konsequenz bedeutet, also man kann sozusagen das liberale Verständnis von Nation und von Staat und Recht nicht gegen diese nationalsozialistische und antisemitische Zuspitzung stark machen. Also es gibt kein Zurück in liberale und privatkapitalistische Verhältnisse, weil damit macht man, um salopp zu sagen, den Bock zum Gärtner. Also das, woraus die ganze Sache hervorgegangen ist, will man jetzt wieder, würde man damit wieder als Prinzip gegen die Konsequenz stark machen. Also man macht die Ursache stark für die gegen die Konsequenz, die daraus resultiert ist, hat. Und also da ist sozusagen jetzt so mein abschließendes Plädoyer, also kein Zurück, also kein Appell, kein Zurück zu also diesen liberalen und liberalen und privatkapitalistischen Verhältnissen, sondern also es muss eben tatsächlich einen Bruch mit dieser Entwicklungstendenz geben. Also letztendlich schon als durchaus eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise als solcher oder also jeglicher Rückgriff, also was teilweise im Kontext der Leute passiert, die sich früher mal Antideutsche genannt haben und das heute um Gottes Willen nicht mehr sein wollen, die machen nun gerade sozusagen die Prinzipien der liberalen Demokratie teilweise auch wieder stark. Und das ist sozusagen meines Erachtens genau der falsche Weg. Also man macht diese nationalsozialistische Gewalt- und Terrorherrschaft hervorbrachte, was in der Kontinuität steht, will man therapieren. Und das ist also im Hintergrund der tatsächlichen Entwicklungsgeschichte kapitalistischer Gesellschaft grundlegend falsch. Also und stattdessen, was eben tatsächlich notwendig ist, eben wirklich eine radikale und prinzipielle Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise selbst, aber eben natürlich gefasst als eine, die eben eine Kritik des, also eine Kritik nicht nur der politischen Ökonomie als solches ist, also des Kapitalismus im Ganzen, sondern eben eine Kritik der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus, also eine Kritik der Herstellung von Harmonie durch gewaltförmige Identität und durch Antisemitismus. Danke.